Aus Anlass des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas verlieh das ugandische nationale Exekutivkomitee der panafrikanischen Bewegung dem verehrten Genossen Kim Jong-un die panafrikanische Ehrenmedaille Julius Kambarage Nyerere. Die Veranstaltung zur Übergabe der Ehrenmedaille und Urkunde an Kim Jong-un fand am 22. Juni in Kampala statt. An der Stirnseite der Veranstaltungshalle hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. An der Veranstaltung beteiligten sich die Persönlichkeiten und Mitglieder des ugandischen Nationalen Exekutivkomitees der panafrikanischen Bewegung, der ugandischen Tutsi-Ideologie-Studienorganisation und Freundschafts- und Solidaritätsgesellschaften sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVJK in Uganda und die Botschaftsangehörigen. Auf der Veranstaltung wurden Reden gehalten und anschließend dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DVJK die Ehrenmedaille und Urkunde für Genossen Kim Jong-un übergeben.